Umlaufbeschlüsse des Landesvorstands der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen vom 14. bis 27. April 2017. Es gab insgesamt 11 VKV-Finanzanträge für Bestellungen im shop.piraten.nrw und zwar wie folgt: Bestellnummer 20096 VKV Leverkusen, Gesamtbetrag 730,40 €. Dieser Antrag wurde angenommen. Bestellnummer 20097 VKV Steinfurt, Gesamtbetrag 205,88 €. Ebenfalls angenommen. Bestellnummer 20098 VKV Gütersloh, Gesamtbetrag 370,18 €. Ebenfalls angenommen. Bestellnummer 20103 VKV Solingen, insgesamt 201,18 €. Angenommen. Bestellnummer 20102 VKV Oberhausen, Gesamtbetrag 219,33 €. Angenommen. Bestellnummer 20104 VKV Düren, Gesamtbetrag 264,70 €. Ebenfalls angenommen. Bestellnummer 20105 VKV München-Gladbach, insgesamt 1938,65 €. Ebenfalls angenommen. Bestellnummer 20106 VKV Leverkusen, Gesamtbetrag 237,81 €. Angenommen. Bestellnummer 20120 VKV Kreis Unna, Gesamtbetrag 39,49 €. Angenommen. Bestellnummer 20122 VKV Soest, Gesamtbetrag 142 €. Angenommen. Und Bestellnummer 20077 VKV Wuppertal, Gesamtsumme 104,62 €. Ebenfalls angenommen. Des Weiteren gab es einen Finanzantrag vom KV Köln. Lieber Landesvorstand, hiermit beantragen wir 500 €, die als Kostenbeitrag für uns Piraten im Rahmen der Veranstaltung Köln stellt sich quer gegen den Bundesparteitag der AfD in Köln anfallen. Auch dieser Antrag wurde angenommen. Ein Finanzantrag aus dem VKV Aachen zur Landtagswahl Nordrhein-Westfalen 217. Lieber Landesvorstand, wir der VKV Aachen beantragen eine Bereitstellung von Finanzmitteln in Höhe von 1.500 € aus den Mitteln des Landesverbandes. Sie sind zweckgebunden für die Anschaffung von 20 Bauzaunplakaten mit Druck zur Landtagswahl, nebst Befestigungsmaterial und Miete der Bauzäune sowie eines Transporters vorgesehen. Auch dieser Antrag wurde angenommen. Wir haben einen Finanzantrag. Dann gab es einen Finanzantrag bezüglich inaktiver VKVs vom Andro. Ich beantrage, dass der Landesvorstand für folgende VKVs, wo es mangels aktiver Mitglieder bisher keine Wahlkampfaktivitäten gab, aus deren Budgets Plakate im shop.piraten.nrw zu bestellen und die Wahlkampforga damit zu beauftragen, diese über einen Dienstleister auf und später wieder abhängen zu lassen. Das betrifft den VKV Siegen-Wittgenstein, 720 Plakate inklusive Dienstleistung für 3.060 €, das sind ca. 49% des Budgets. VKV Warendorf, 360 Plakate zuzüglich Dienstleistung für 1.530 €, ca. 47% des Budgets. VKV Coesfeld, 180 Plakate inklusive Dienstleistung, 765 €, ca. 54% des Budgets. Und VKV Remscheid, 180 Plakate inklusive Dienstleistung, 765 €, 100% des Budgets. Auch dieser Antrag wurde angenommen. Finanzantrag des VKV Soest vom 24. April, Reisekosten. Hallo Landesvorstand, wir sind drei Piraten aus dem VKV Soest und wollen aus unserem VKV-Budget den Wahlkampf im Kreis unterstützen bzw. ermöglichen. Wir beantragen daher für den VKV Soest ein Budget in Höhe von 250 Euro für im Zuge der Wahlkampfaktivitäten zur Landtagswahl anfallende Reisekosten der Kandidaten und Helfer. Auch dieser Antrag wurde angenommen. Ein Finanzantrag aus dem VKV Steinfurt über 118,80 Euro für den Kauf von Kabelbindern. Auch dieser Antrag wurde angenommen. Und ein weiterer Finanzantrag bezüglich inaktiver VKV vom 25. April vom Andro. Ich beantrage, dass der Landesvorstand für folgende VKVs, wo es mangels aktiver Mitglieder bisher keine Wahlkampfaktivitäten gab, aus deren Budgets Plakate im shop.piraten.nrw zu bestellen und die Wahlkampforga damit zu beauftragen, diese über einen Dienstleister auf- und später wieder abhängen zu lassen. Das betrifft den VKV Essen, 300 Plakate inklusive Dienstleistung für 1.275 Euro, das sind ca. 26% des Budgets. VKV Mülheim, 300 Plakate inklusive Dienstleistung, 1.275 Euro, ca. 44% des Budgets. VKV Hamm, 160 Plakate inklusive Dienstleistung, 685 Euro, das sind 70% des Budgets. Und VKV Rheinisch-Bergischer Kreis, 480 Plakate inklusive Dienstleistung, 2040 Euro, ca. 33% des Budgets. Auch dieser Antrag wurde angenommen.